Es ist wohl nicht zu leugnen, dass es Wesen gibt, die weder Mensch noch Tier sind. Seltsame, furchteinflößende Wesen, die aus der Lust absurder Gedanken entsprangen und bei deren Erschaffung der Fürst, der alles Gute hasst und alles Böse liebt, Pate gestanden hat. Alraune. Alraune. Alraune. Alraune. Alraune. Alraune. Alraune. Seine Exzellenz Geheimrat Jakob ten Brinken, Professor der Medizin, schuf das seltsame Mädchen. Schuf es wider alle Natur. Er schuf es, wenngleich der Gedanke, sie zu erschaffen, einem anderen Hirn entsprang. Dieses Wesen, welches die Verschwörer Alraune taufen ließen, lebte wie ein Menschenkind. Was es anfasste, ward zu Gold. Wohin aber sein giftiger Atem drang, schrie alle Sünde. Und aus dem Boden, den seine zarten Füße traten, wuchsen des Todes bleiche Blumen. Das Haus, in dem der Gedanke an ihre Erschaffung das erste Mal gedacht wurde, lag am Rhein. Es war das Heim des Justizrats Gontram. An einem Abend im Jahr 1905 hatte sich dort eine illustre Gesellschaft eingefunden. Neben dem Gastgeber-Ehepaar bestand diese aus dem kleinen Rechtsanwalt Manasse, der ebenso wie der Hausherr für den Geheimrat tätig war. Der Fürstin Wolkonski mit ihrer hübschen Tochter Olga, die gleichaltrig wie Frieda Gontram die Tochter des Hauses war. Zudem waren der bereits erwähnte Geheimrat und ich, sein Neffe Frank Braun mit Namen, anwesend. Zu jener Zeit hatte ich gerade mit Ach und Krach das erste Semester meines Studiums hinter mich gebracht. Ihr kleiner Wolf hat aber eine wirklich kräftige Stimme. Ja, das hat er. Frieda, kümmere dich doch bitte um deinen Bruder. Frieda! Sie scheint sich wohl lieber mit meiner Olga zu beschäftigen. Das eine schließt das andere ja sicher nicht aus. Diese Backfische. Ja. Frieda! Ja, Mama? Sieh nach Wölfchen, hörst du nicht, wie er schreit? Doch. Darf Olga heute hier schlafen, Mama? Natürlich darf sie das. Das heißt, wenn es Ihnen recht ist, durchlaucht. Oh, bitte, sehr recht sogar. Danke, Mama. Gern, mein Kind. Was sollte ich denn auch dagegen haben? Dann achtet aber jetzt, da ihr euren Willen bekommen habt, gut auf Wölfchen, ihr beiden. Ich möchte nichts mehr von ihm hören, solange unser Besuch da ist. Habt ihr verstanden? Mhm. Ja, Mama. Komm mit, Olga. Gern. Diese Kinder. Sie werden schon bald keine mehr sein, fürchte ich. Wie recht sie haben. Viel zu schnell sind sie groß geworden. Ach, meine Frieda hängt so sehr an ihrer Olga. Manchmal habe ich das Gefühl, sogar ein bisschen zu sehr. Sie ist ein Ausbund. Du lieber Himmel. Oh nein, die schöne Bohle. Was für ein Unglück. Was war das? Da dürfte etwas hochgegangen sein. Ich glaube, meine Herren, man braucht nichts. Komm. Ist was passiert? Allerdings, stellen Sie sich nur vor, Herr Justizrat. Das Alräunchen ist von der Wand gefallen. Stellen Sie sich vor. Und hat die schöne Bohle zertrümmert. Ach, wie ärgerlich. Was ist denn das für ein hässliches Ding? Scheint halb Männlein, halb Weiblein zu sein. Das, Herr Braun, ist eine Alraunenwurzel. Nie davon gehört. Sie befindet sich bereits seit 100 Jahren in meiner Familie. Oh. Sieht fast ein wenig unheimlich aus, dieses verwachsene Ding. Da sagen Sie was, Durchlaucht. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte es die Köchin schon längst zum Heizen bekommen. Das Wurzelholz ist steinhart. Schau sie dir nur gut an, lieber Neffe. Alraunen sind sehr selten. Haben Sie denn wirklich bisher noch nie etwas von der Sage gehört, Herr Studiosus? Nicht, dass ich wüsste. Ich fürchte, auf diese Antwort hat er nur gewartet. Ja, dann lassen Sie mal hören, Herr Kollege Manasse. Gern. Mandragora officinarum. So lautet der lateinische Name dieses außergewöhnlichen Nachtschattengewächses, verfügt über vielfältige und recht erstaunliche Eigenschaften. Mhm. Blätter und Blüten enthalten beispielsweise ein starkes Narkotikum und wurden früher daher häufig als Schlaf- und Betäubungsmittel eingesetzt. Mhm. Aus den Früchten hingegen braute man Liebestränke. Berühmt ist aber vor allem die eigenartig geformte Wurzel der hochgiftigen Pflanze, da sie Ähnlichkeit mit einem verhurzelten Männlein oder Weiblein aufweist. Mhm. Schon zu alter Zeit schrieb man den Alraunenwurzeln magische Kräfte zu. Ja. Sie sollen unter anderem dazu taugen, sich unsichtbar zu machen. Der interessanteste Teil der Sage dürfte aber wohl sein, wie sie entstehen. Ja, also ich weiß nicht, ob ich... Na, nur heraus damit, Herr Kollege. Soll ich wirklich, Herr Justizrat... Vor Ihrer Frau Gemahlin und der Fürstin Wolkonski? Die Damen werden sicherlich nicht gleich ohnmächtig werden, oder? Gewiss nicht. Ja. Da kann ich Sie beruhigen. Also, entstehen diese Pflanzen der Sage nach? Wenn an einem Kreuzweg ein Verbrecher splitternackt gehängt wird und sein letzter Samenerguss während der Hinrichtung den Boden benetzt, was wohl häufig bei Strangulation der Fall ist, wachsen an dieser Stelle die Alraunen. Sieh an! Der Mannessaft des Delinquenten befruchtet im Tode sozusagen noch die Erde. Wenn ich das bloß früher gewusst hätte, noch heute landet das hässliche Ding im Feuer. Dann schenken Sie es doch lieber mir, liebe Frau Gontram. Denn die Sage berichtet auch, dass eine Alraunenwurzel im Haus großen Geldsegen bringt. Ah. Na, nun hör sich einer den Herrn Tenbrinken an. Sie sind ein rechtes Schlitzohr, mein lieber Geheimrat. Ich kann mich nicht erinnern, dies je geleugnet zu haben. Allerdings muss ich Sie enttäuschen. Das mit dem Geldsegen dürfte das beste Beispiel dafür sein, dass dies alles wirklich nur eine Sage ist. Aber man kann doch nicht in Abrede stellen, dass Sie es zu etwas gebracht haben, mein Lieber. Na ja. Zur Mitternacht muss man die Alraunen übrigens mitsamt ihrer Wurzeln unter dem Galgen ausgraben. Aha. Wichtig ist, sich dabei zuvor die Ohren mit Wachs zu verstopfen, da die verwachsenen Wurzeln angeblich grässliche Schreie ausstoßen, wenn man sie der Erde zu entreißen versucht. Oh. Ja, davon habe ich auch gehört. Auch das noch. Sie können das widerwärtige Alräunchen später liebend gern mitnehmen, Herr Geheimrat. Herzlichen Dank, Frau Gontram. Bitte sehr. Es scheint mir in einem Junggesellenhaushalt wie dem Ihren weitaus besser aufgehoben zu sein. Ja, das ist durchaus möglich. Nicht auszudenken, wenn es unserer Frieda oder dem Wölfchen auf den Kopf gefallen wäre. Beruhige dich. Es ist ja, außer dass die Bohle zu Bruch gegangen ist, nichts passiert. Apropos, als ob ich es geahnt hätte, habe ich vorsorglich noch eine zweite Bohle angesetzt. Oh. Ich werde sie rasch aus dem Keller holen. Marie! Kommen Sie, Herr Rechtsanwalt. Wo steckst du denn? Als Belohnung für Ihren kleinen Vortrag werde ich nebenan meine beste Flasche Cognac entkorken. Oh, das ist ein Wort. Möchten Sie sich uns anschließen, meine Herren? Einen Augenblick, Ohm Jakob. Wir kommen gleich nach, Herr Gontram. Ist recht. Durchlaucht? Ich werde ebenfalls im Augenblick bei Ihnen sein. Gehen Sie doch bitte schon einmal vor. Na schön. Kommen Sie, Herr Manasse. Wir müssen wohl einstweilen dem Cognac allein zusprechen. Aber das ist doch eine unserer leichtesten Übungen. Allerdings. Wäre es nicht eine wissenschaftliche Großtat, ein Alraunenwesen aus Fleisch und Blut zu schaffen? Hm? Eines, das lebt? Du kannst es, Ohm Jakob. Du allein und kein anderer Mensch auf der Welt. Ich flehe dich an, tu es. Geh den Weg, den kein Mediziner vor dir zu gehen wagte. Also ich weiß nicht. Dieser Gedanke kam ja auch gerade. Ihre medizinischen Studien, die künstliche Befruchtung betreffend, interessieren mich schon lange. Glauben Sie, dass ich Ihre in diesen Experimenten gewonnenen Erkenntnisse auch auf Versuche mit Menschen übertragen lassen? Nun, Der Vater dieser hässlichen Wurzel spie, dem Volksglauben zufolge, seinen letzten verzweifelten Lebenswillen vom Galgen herab und zeugte damit im Moment des Todes im fruchtbaren Schoß von Mutter Erde dieses Zauberwesen. Mhm. Das muss doch übertragbar sein. Du musst ein Alraunenwesen schaffen, Ohm Jakob. Und damit die alte Sage zur Wahrheit werden lassen. Den Samen eines Gehängten zu beschaffen, stellt kein großes Problem dar. Das dürfte nur eine Frage des Preises sein. Genau so ist es. Aber die Erde... Die Erde, das ist die Fruchtbarkeit, ist das Weib, die ewige Mutter. Wir müssen die schamloseste Dirne finden. Eine, die ihr Gewerbe nicht aus Not betreibt, sondern aus unstillbarer, alles verzehrender Wollust. Ja, der Schoß dieses liederlichen Frauenzimmers wird sein wie die Erde. Du musst die Hure mit dem Samen des Verbrechers befruchten. Ich weiß, dass du es kannst. Du musst es nur wollen, musst den Mut haben, es zu wagen. Was hier gefragt ist, ist Schöpferwille. Ja. Und dann, wenn das Kind zur Welt gekommen ist? Dann werden wir ein leibhaftiges Zauberwesen haben. Eines, das uns reich und berühmt machen wird. Und du, Ohm, hättest ein Kind. Du liebst, wie ich aus Erfahrung weiß, dass Zusammensein mit Kindern mehr als gut für dich ist. Bedenke, wie gesegnet du wärst mit einem Kind im Haus, das deiner Willkür völlig ausgeliefert ist. Fassen Sie Mut, Herr Geheimrat. Mut zur wissenschaftlichen Großtat. Dadurch wirst du unsterblichen Ruhm erringen. Man wird dich als Pionier feiern. Du wirst Gott versuchen, Ohm Jakob. Du wirst ihm eine Frage stellen, so frech, dass er einfach antworten muss. Ich werde Unterstützung brauchen bei einem solch kühnen Unterfangen. Auf mich kannst du zählen. Und ich werde es mir auch nicht nehmen lassen, dabei zu sein. So sei es also. Ja. Wir beschlossen an diesem Abend, dass die Fürstin den Samen des Verbrechers besorgen würde, während wir Männer nach einer geeigneten Hure suchen wollten. So, dann mal rein mit dir in die Kutsche. Ah, schon gut. Du musst nicht gleich so zu schieben. Da sind ja noch zwei. Das kostet aber extra, dass wir uns da klar verstehen. Keine Sorge. Kutscher, Abfahrt! Darf ich vorstellen? Das ist Fräulein Alma. Angenehm. So feine Herren ziehen selten zu meiner Kundschaft. Geheimrat Tenbrink und Dr. Karl Petersen, sein Assistent. Oh. Die Herren sind also Mediziner. Aha. Bist du verrückt geworden, Junge? Fräulein Alma wird, wenn sie sich längere Zeit in deinem Haus oder deiner Klinik aufhält, doch sowieso über kurz oder lang deinen Namen herausfinden. Du hast dem Mädchen also schon gesagt, worum es sich handelt? Aber nein, dazu kam ich bisher nicht. Ich musste ja erst herausfinden, ob sie das ist, was wir suchen. Ich muss sagen, meine nicht gerade geringen Erwartungen wurden sogar übertroffen. Oh, wenn du mal wieder möchtest, mein hübscher Engel, jederzeit. Brauchst bei mir auch nicht zu zahlen, wenn du mal knapp bist. Das ist doch ein Wort. Lassen Sie den Champagnerkorken knallen, Petersen. Die Suche ist zu Ende. Wir haben unsere Mutter Erde gefunden. Das freut mich zu hören. Oh. Was ist denn? Ich fürchte, wir haben die Gläser vergessen, Exzellenz. Das sieht Ihnen mal wieder ähnlich, Petersen. Ich trinke Shampoos auch gerne aus der Flasche. Dann bedien dich, meine Schöne. Ach, worauf du dich verlassen kannst. So ist es brav. Und jetzt hör mir zu. Bin ganz Ohr. Da ist dieser Prinz. Ein ausgesprochen hübscher Mann. Würde dir bestimmt gut gefallen. Unglücklicherweise hat er im Duell jemanden getötet und wartet nun auf seine Hinrichtung. Und er will vorher noch einmal mit einer Frau zusammen sein. Ich tu's auf der Stelle. Trink noch mal. Ja, schön schlucken. Auch ein Schlöckchen. Sehr gut. Und jetzt hör mir weiter zu. Ich hänge an deinen Lippen. Es geht um Millionen. Millionen, die verloren gehen, wenn der Prinz stirbt, ohne einen Erben zu hinterlassen. Verstehst du? Ich soll sein Kind austragen. Genau das. Das mache ich. Darauf trinke ich. Prost! Prost! Es gibt allerdings einen winzig kleinen Haken. Lass hören. Du wirst den Prinzen nicht zu Gesicht bekommen. Er wird streng bewacht. Daher hat er sich an diese beiden ehrenwerten Wissenschaftler gewandt. Mhm. Sie haben ein Verfahren entwickelt, Kinder zu zeugen, ohne dass Vater und Mutter einander je begegnet sind. Boah, das ist ja ein Ding. Sachen gibt's. Das Ganze muss daher im Verborgenen geschehen. Ja, ja, natürlich. Der Herr Geheimrat wird dir dafür 15.000 Mark bezahlen. Oh, 15.000? Ich bin bereit. Verfügen Sie über mich, meine Herren. Sehr gut. Dann unterschreiben Sie bitte den kurzen Vertrag hier unten. Ja. Sie können doch schreiben, gnädiges Fräulein. Klar kann ich das. Oh, gar nicht so leicht bei der ruckligen Fahrt. Fertig. Alraune? Entschuldigung, da habe ich wohl das Ma in meinem Vornamen geschlabbert. Oh, welch seltsamer Zufall. Es ist keiner. Jemand kämpft auf unserer Seite. Auf dein Wohl, Alma Raune. Auf mein Wohl. Und dann wollen wir lustig sein, wir alle vier. Jeder darf mal ran, Jungs. Wo ich doch heute mein Glück gemacht habe. Nehmt mich so oft ihr wollt. Von mir aus die ganze Nacht. Denn das habe ich besonders gern. Die ist richtig. Wahrlich, die menschgewordene Mutter Erde. Wenig später lag das Mädchen bewusstlos im Champagnerrausch. Das hast du wirklich gut gemacht, Frank. Das muss ich sagen. Ich danke dir. Vielleicht wärst du dann im Gegenzug bereit, mir aus einer ziemlich prekären Lage herauszuhelfen. Die da wäre? Ich habe Spielschulden, die ich gern loswerden möchte. In welcher Höhe? Na, 20.000 werden schon sein. Herr im Himmel! Wenn du denkst, dass ich so mir nichts, dir nichts, deine Schulden für dich begleiche, dann hast du dich geirrt, lieber Neffe. Du musst zum Ausgleich auch etwas für mich tun, aber keine Angst. Es ist keine schwere Arbeit und zudem handelt es sich um etwas, das du ausgesprochen gern tust. So sprich. Leider kann ich das Mädchen ja nicht wie eine meiner Äffinnen in einen Käfig sperren. Ich fürchte daher, dass sie uns während der Zeit des Wartens weglaufen wird. Deshalb muss ich wohl oder übel für ihre Belustigung sorgen und dir etwas geben, das sie langfristig an uns bindet. Willst das ich? Genau das. Du scheinst dir zu gefallen und hast dich offenbar auch nicht gerade ungeschickt angestellt beim ersten Mal. Ich könnte mir daher keinen geeigneteren Bock für diese Hure vorstellen. Du verdammtes Schwein. Herr Braun, ich muss doch sehr bitten. Du solltest es dir wirklich überlegen. Hässlich ist sie ja nicht gerade und sie stünde dir rund um die Uhr zur Verfügung. Für sehr viel mehr bist du, wenn wir mal ehrlich sein wollen, ja auch nicht zu gebrauchen. Du solltest daher froh und dankbar sein, dass ich dich so fürstlich dafür bezahlen werde. Also, schlag ein. Niemals. Als wir Alma Raune in jener Nacht in der Privatklinik des Geheimrats untergebracht hatten, verschwand ich ohne ein weiteres Wort und kehrte fast 20 Jahre nicht in die Villa Tenbrinken zurück. Da jedoch Dr. Petersen einen Lederband mit der Prägung Alraune Tenbrinken anfertigen ließ, in dem erst er und später Ohm Jakob selbst alles das, was weiter geschah, akribisch festhielten, war ich im späteren Verlauf der Geschichte bestens darüber informiert, was während meiner Abwesenheit geschehen war. Und Sie haben den Strick, wie wir es besprochen haben, so präpariert, dass der Mann möglichst lange zappelt, ehe der Tod eintritt? Hab ich, durchlaucht. Das ist von entscheidender Bedeutung. Wenn Sie meinen. Ich werde Sie gut dafür entlohnen. Das will ich hoffen. Treten Sie jetzt ein Stück beiseite. Aber ich muss doch gleich... Ja. Sie können wieder näher treten mit Ihrem Glas, wenn er hängt. Ich verstehe. Ist alles bereit? Bereit. Kapuze und Strick sitzen. Peter Weinand Nörresen. Haben Sie noch etwas zu sagen? Nein. Dann nicht. Jetzt? Bitte, Durchlauch, bedienen Sie sich. Noch ist der Quell nicht versiegt. Darf ich Ihnen das Präparat abnehmen, Durchlaucht? Ach ja, natürlich. Hier, bitte. Danke. Peterson? Ich werde alles vorbereiten. Machen Sie das. Ein Jammer, dass Sie das verpasst haben, Exzellenz. Er war ein Prachtkerl. Hm. Groß und stark. Ein Baum von einem Mann. Ein Lustmörder, sagten Sie? Ja, er hat sich an einem jungen Mädchen vergangen, ihr nach dem Akt die Kehle durchgeschnitten und sie zerstückelt. Ich bin schon sehr gespannt auf die Dirne, die Sie ausgewählt haben. Peterson, sind Sie soweit? Ja, es kann losgehen. Gehen wir also. So, einen Moment bitte. Ich muss aufschließen. Bitte, treten Sie ein. Sie schläft. Umso besser. Wie schön sie ist. Was für herrliches Haar. Halten Sie sie fest. Natürlich. Sie auch, Durchlaucht. Ja. Was ist denn? Lassen Sie mich. Was soll das? Ganz ruhig, Kind. Es ist endlich soweit. Der große Moment, auf den wir alle gewartet haben, ist da. Machen Sie uns jetzt keine Schwierigkeiten, Fräulein Palmer. Ich will nicht. Hören Sie auf. Sie haben einen Vertrag unterschrieben, schon vergessen? Ich gehe zur Polizei. Sei doch nicht töricht. Es tut ja gar nicht weh, was der Geheimrat mit dir macht. Lassen Sie mich. Ich kenne Sie nicht. Gehen Sie. Gehen Sie weg. Ich will doch nur dein bestes Kindchen, glaub mir. Wenn du jetzt schön stillhältst, dann werde ich dir einen Ring schenken und ein hübsches neues Kleid. Das brauche ich alles nicht. Ich will meine Freiheit und mit der ganzen Sache nichts mehr zu tun haben. Dazu ist es nun wohl zu spät. Nein, ich... So, jetzt. Halten Sie doch endlich still. Nein, nicht. Ruhig, ganz ruhig. Fertig. So. Ich will ihr eine Strähne ihres Haars zur Erinnerung abschneiden. 12 Tage später kam die Prostituierte Alma Raune in Untersuchungshaft, weil sie angeblich die goldene Uhr des Assistenzarztes Petersen gestohlen hatte. Wenige Wochen später wurde sie dann für schweren Diebstahl zu 1 Jahr Gefängnis verurteilt. Dort ist sie sicher verwahrt. Wenn es zur Niederkunft kommt, werde ich in meiner unendlichen Güte anbieten, dass man sie in meine Klinik verlegt. Dank meiner Beziehung zur Justiz wird das sicher kein großes Problem darstellen. Das haben Sie alles großartig eingefädelt, Exzellenz. Ja, ich bin diesmal beinahe selbst mit mir zufrieden. 3 Tage lag die Unglückliche in den Wehen. Ja, bitte? Und? So sprechen Sie doch schon, Petersen. Es ist ein Mädchen. Oh, wie passend. Sie soll Alraune heißen. Alraune ten Brinken. Und die Mutter? Ist tot. Sie verblutete unter unseren Händen. Es gab nichts, was wir dagegen hätten tun können. Tja, was soll man dazu sagen? Besser hätte es gar nicht kommen können. Es scheint sich jetzt schon zu bewahrheiten, dass eine Alraune im Haus einem Geld einbringt. Kaum auf der Welt hat mir die Kleine schon 15.000 Mark gespart. Es war schrecklich. Ach. Der Säugling erhob bereits im Mutterleib ein so entsetzliches Geschrei, wie es weder ich noch die Hebamme je zuvor bei einer Geburt vernommen haben. Aber sonst ist das Kind gesund. Abgesehen davon, dass die Haut beider Beine ab dem Knie zusammengewachsen ist, ja... Die Epidermis werden wir morgen in einer kleinen Operation trennen. Das ist kein großer Eingriff. Gute Arbeit, Peterson. Danke, Exzellenz. Wenn alles überstanden ist, winkt Ihnen, wie ehedem versprochen, eine beträchtliche Gratifikation. Zu gütig. Der Körper der Alma Raune diente, da die Angehörigen keinen Anspruch darauf erhoben und auch die Beerdigungskosten nicht tragen wollten, im Anatomiesaal zu Leerzwecken. Danach wurde das, was von ihm übrig war, im Anatomiegarten in eine Grube geworfen. Pikanterweise vereinigten sich dort im Grabe nun die Leiber von Alraunes Mutter und ihres Vaters, des Lustmörders Nörrissen. Denn auch sein Leichnam war, nachdem er vom Galgen abgeschnitten ward, der Anatomie überlassen worden. Aus seinen Rückenwirbeln hatte der findige Anatomieprofessor 5 Würfel geschnitzt, welche mitsamt eines aus der Schädeldecke Alma Raunes gefertigten Knobelbechers ein makaberes Geschenk für Geheimrat Ten Brinken wurde, welches ihn sehr erfreute. Was sagen Sie da, Exzellenz? Dr. Petersen ist tot? Ja, stellen Sie sich vor. Aber wie? Er hat unsere kleine Alraune operiert und eine Fehlentwicklung der Epidermis im Bereich der Oberschenkel korrigiert. Ja, ja, ich weiß. Dabei muss sie ihn unabsichtlich gekratzt haben. Ach, aber an einem kleinen Kratzer stirbt man doch nicht. Ich fürchte doch. Petersen bekam eine Blutvergiftung und starb innerhalb von 3 Tagen. So etwas. Ich bin gar nicht so unglücklich darüber, denn schon zum 2. Mal erspart das Kind mir die Auszahlung einer beträchtlichen Summe. Aber Exzellenz! Naja, lassen wir das. Wie verlief es in der Kirche, Durchlaucht? Das Kind ist getauft. Das dürfte wohl die Hauptsache sein. Weniger schön, geradezu enervierend, war jedoch, dass es von dem Moment an, als es über die Schwelle des Münsters getragen wurde, ein so fürchterliches Geschrei begann, dass der Priester sich genötigt sah, die Zeremonie zu beschleunigen. Ha, das ist meine Tochter. Als wir das Kind wieder aus dem Münster hinaustrugen, beruhigte es sich umgehend. Vermutlich hat sie es mit den Pfaffen und Weihrauchschwenkern genauso wenig wie ich. Es hat ganz den Anschein. Was soll denn jetzt aus dem Kind werden? Man wird sich die nächsten 4 Jahre in meiner Klinik um Alraune kümmern. Dann werde ich ein Kindermädchen einstellen und sie zu mir nach Ten Brinken nehmen. Aha. Dort erhielt Alraune einen nur 1,5 Jahre älteren Spielkameraden, den kleinen Wolf Gontram. Frau Gontram war ihrer Tuberkulose erlegen und der Justizrat froh, dass sein Dienstherr sich bereit erklärte, den Jungen zu sich in Pflege zu nehmen. Obwohl Alraune die Jüngere war, dominierte sie den kleinen Wolf von Anfang an. Auch wusste sie es einzurichten, ihn zu allerlei Unfug anzustiften, für den ausnahmslos er bestraft wurde. Der Geheimrat berichtet in dem Lederband von schrecklichen Tierquälereien, wie dem Aufblasen und Zerplatzenlassen von Fröschen am Teich. Auch schlug sie den Jungen oft mit Brennnesseln, welche sie selbst merkwürdigerweise berühren konnte, ohne auch nur die geringste Spur von Brandblasen zu bekommen. Zu des Geheimrats Freude zeigte sich bei der Kleinen früh eine große Begabung, vergrabene Schätze in dem weitläufigen Park aufzuspüren. Du bist besser als jede Wünschelrute, Alraune. Auch konnte man gewiss sein, dass das Lotterielos, welches das Mädchen zog, mit Sicherheit gewinnen würde. Viele 1000 Mark gewann der Geheimrat auf diese Weise. Als Alraune 8 Jahre alt wurde, dachte man darüber nach, ihre Erziehung nun einem Internat anzuvertrauen. Ich habe unsere Kleine, ihr Einverständnis voraussetzend, in der Klosterschule Sacré-Cœur in Nancy angemeldet. Dort wird sie bis zu ihrem 12. Lebensjahr bleiben. Danach freut man sich, sie im Pensionat von Mademoiselle Vintelen in der Avenue de Marteau in Spa aufzunehmen. 2 Mal in jedem Jahr werden sie Alraune indes in den Ferien hier in Lendenich aufnehmen müssen. Ich hoffe, das ist alles in ihrem Sinne. Durchaus. Ich danke Ihnen, Durchlaucht. Es war mir eine Freude, Exzellenz. Auch in diesen ersten Instituten fiel Alraune Ten Brinken dadurch auf, dass sie ihre Klassenkameradinnen zu schrecklichen Tierquälereien und anderen Dingen anstiftete. Man konnte ihr aber nie etwas nachweisen, da die Mädchen stets leugneten, dass Alraune ihnen die Taten befohlen hatte. Der schlimmste diesbezügliche Fall war ein offenbar von Alraune forcierter Selbstmordversuch einer Mitschülerin, welchen jene jedoch glücklicherweise überlebte. Mit 18 Jahren kehrte sie als junge Dame nach Ten Brinken zurück. Du hast sehr schönes Haar, Alraune. Ich werde es abschneiden. Unterstell dich, das zu tun. Als sie zum Nachtmahl herunterkam, waren die Haare dennoch zu einem Pagenkopf geschnitten. Warum hast du das getan? Weil ich es dir verboten hatte? Ach nein, das hätte ich sowieso getan. Ich werde jeder meiner Schulfreundinnen eine meterlange Strähne zur Erinnerung schicken. Dann müssen sie es mir gleich tun. Was macht dich so sicher? Weil sie Angst vor mir haben. Selbst jetzt, da ich nicht mehr da bin. Sie wissen, dass ich, wenn sie sich die Haare nicht freiwillig abschneiden, kommen werde und sie ihnen büschelweise ausreißen werde. Aber was hättest du davon? Ich werde mich totlachen. Mir steht der Pagenkopf, aber sie... Sie werden aussehen wie eine Bande Affen im Zoo. Mademoiselle Ventelen wird toben, wenn sie nach den Ferien eine Klasse von Meerkatzen unterrichten muss. Mit den Fingern wird man auf die hässlichen Dinger zeigen. Ich dachte, es wären deine Freundinnen. Das sind sie doch auch. Du bist ein sonderbares Kind. Ich bin schon lange kein Kind mehr. Wolf Gontram war in das Büro seines Vaters eingetreten und machte unter dem gestrengen Blick des kleinen Rechtsanwalts Manasse seine Ausbildung. Er war zu einem über alle Maßen schönen Mann herangewachsen, der die begehrlichen Blicke sowohl von Frauen als auch von Männern auf sich zog. Er selbst aber hatte sein Herz schon vor langen Jahren verschenkt. Jeden Abend ritt er nach Tenbrinken und folgte dort der Spielgefährtin seiner Kindheit wie ein Schatten. Wölfchen! Warum nennst du mich so? Weil du so ein großer Hund bist. Ein gutes, dummes und treues Tier. Weil du zu nichts gut bist, als hinterdrein zu laufen und mir irgendetwas nachzutragen. Darum. Willst du meinen Fuß küssen? Ja. Oh ja. Dann tu's doch. Ich erlaube es dir. Wie das kitzelt. Der Geheimrat war so hässlich, wie der Junge schön war. Und ihm missfiel dessen allabendliche Anwesenheit in seinem Haus. Ich wünschte, er käme weniger oft. Ich nicht. Was werden die Leute denken? Ihr seid ja nun wirklich keine kleinen Kinder mehr. Ich glaube, du bist nur eifersüchtig, Väterchen. Eifersüchtig? Ich? Ja. Worauf sollte ich denn eifersüchtig sein? Weil das schöne Wölfchen mir verfallen ist und ich es damit deinem schlechten Einfluss entzogen habe. Lächerlich. Das ist die Wahrheit oft. Der Einfluss, den Alraune auf Menschen auszuüben imstande war, war erstaunlich. Der Geheimrat hielt vielfältige Beobachtungen dazu in dem Lederband fest. Den Chauffeur Mathieu Maria Raspe verleitete sie zum Rasen. Er starb bei einem durch zu hohe Geschwindigkeit verursachten Verkehrsunfall, den Alraune, die mit im Wagen saß, nahezu unverletzt überlebte. Raspe hinterließ Frau und zwei Kinder. Dr. Karl Mohnen und Graf Geroldingen, gute Freunde des Geheimrats, die beide um Alraunes Gunst buhlten, wusste sie so gekonnt gegeneinander auszuspielen, dass sie sich ihretwegen duellierten. Der Graf wurde dabei tödlich getroffen, Mohnen entzog sich daraufhin durch Flucht ins Ausland der Justiz. Schlimmer jedoch erging es dem unglücklichen Wolf Gontram. Ihn sollte das Zauberwesen, das wir geschaffen hatten, auf einem Karnevalsball im Februar des Jahres 1925 zugrunde richten. Es war ein bitterkalter Winterabend. Alle geladenen Gäste waren mit Pferdeschlitten nach Tenbrinken gekommen. Eine kurze Pause und dann wird weitergetanzt, mein edles Fräulein. Lasst mir bitte eine Verschnaufpause, mein Herr. Bestimmt nicht. Du solltest nicht so viel tanzen, Wolf. Denk an deine Lunge. Keine Sorge, Herr Manasse. Großartig seht ihr beiden aus. Wie seid ihr nur auf die Idee gekommen, euch en Travestie zu verkleiden, Kinder? Das war eine Raunes Idee. Das überrascht mich ehrlich gesagt nicht. Gibt Wolf nicht ein bezauberndes Mädchen ab, durchlaucht? Oh ja, ebenso wie du einen entzückenden Knaben. Ich würde mich, wenn ich es nicht besser wüsste, auf der Stelle unsterblich in dich verlieben. Tu dir keinen Zwang an, Olga. Oho. Finger weg von meinem Bräutigam, sonst kratze ich dir die Augen aus. Schade, dass du mein Bruder bist. Was soll das denn heißen? Ach, nichts. Du gefällst mir nur so besonders gut heute Abend. Als Mädchen? Finger weg von meiner Braut, Frieda Gontram. Sonst wirst du es bereuen. Das schwöre ich dir. Verzeih mir. Das muss ich mir erst noch überlegen. Lass uns weiter tanzen. Nichts lieber als das. Komm. Komm, Frieda, wir tanzen auch. Ich dachte schon, du fragst nie. Was für ein wunderschönes Paar. Wen meinen Sie? Frieda Gontran und ihre Olga? Ja, die sowieso. Aber ich meinte natürlich Alraune und Wolf. Sie wird auch ihn ins Verderben stürzen. Genau wie sie es mit dem Chauffeur, Herrn Dr. Mohnen und dem Grafen getan hat. So ein Unsinn. Sie werden sehen, Durchlaucht. Es wird nur eine Frage der Zeit sein. Ach was. Tanz um Tanz rang Alraune Wolf Gontram ab. So lange, bis der Schweiß seine Schminke verlaufen ließ. Du träumst ja schon wieder. Ich habe an dich gedacht, Alraune. An mich, immer an mich. Ich kann nichts dafür. Aber ich bin doch da. Ich weiß. Und deshalb bin ich heute so glücklich wie noch niemals zuvor in meinem Leben. Komm mit, Wölfchen. Ja. Halt! Wo wollen Sie hin? Ich wüsste zwar nicht, was Sie das angeht, Herr Manasse, aber wir wollen draußen frische Luft schnappen. Wolf ist in Schweiß gebadet. Und da wollen Sie sich jetzt bei minus 12 Grad auf den Balkon hinauswagen? Noch einmal, es geht Sie nichts an. In meinem eigenen Haus pflege ich, so etwas selbst zu entscheiden. Sie können von mir aus machen, was Sie für richtig halten. Aber den Jungen will ich vor seinem sicheren Unglück bewahren. Bleib hier, Wolf. Du hast die schwache Lunge deiner Mutter geerbt. Ich denke, er ist alt genug, das selbst zu entscheiden. Willst du mit mir in die Mondnacht auf dem Balkon hinaus, Wölfchen? Oder hier im Saal bleiben? Tja, Ich bitte dich, sei vernünftig. Ich werde nicht ewig auf eine Antwort warten. Ich gehe mit dir. Wusste ich es doch. Du Narr! Ich werde deinen Vater holen. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Wie sehr mir dieser kleine Mann doch zuwider ist. Es ist wirklich kalt. Zumindest was das betrifft, hat er recht gehabt. Aber dieser Anblick entschädigt doch für das bisschen Zähneklappern. Für wahr. Wie der Schnee im blauen Mondlicht glitzert. Wie tausend und abertausend Diamanten. Ich glaube, ich habe noch nie etwas so Schönes gesehen. Du bist schön. Schöner noch als die Mondnacht. Alraune. Finger weg, junges Fräulein. Ich bin der Kavalier und mir obliegt die Ehre, euch den Hof zu machen. Wie es euch beliebt. Also? Wäre es zu verwegen, euch einen Kuss zu geben, schönes Kind? Oh nein. Nein, nicht im Mindest, mein Herr. Nein, nein, nein. Hübsch die Hände unten lassen. Wenn hier jemand etwas anfasst, dann bin ich das. Gut. Ja, gut. Sag, liebst du mich, Wolf Gontran? Über alles in der Welt. Und du würdest immer tun, was ich dir sage? Ja. Wenn ich dich zum Beispiel bitten würde, von diesem Balkon zu springen? Dann würde ich es tun. Vom Dach? Auch das. Vom Münster? Wenn du mich liebst, würde ich es tun. Ich weiß nicht, ob es Liebe ist, was ich für dich empfinde. Alraune. Würdest du es nicht trotzdem tun? Ja, auch dann. Dafür will ich dich ein drittes Mal küssen. Wir sollten wieder hineingehen. Mir wird kalt. Das lügst du. Dir war doch in Wahrheit noch nie zuvor so heiß. Nicht, lass das. Es sieht uns doch keiner. Nicht. Raune. Oh, wie erregt du bist. Bitte nicht. Nicht. Ich werde dich wohl doch Wolf nennen müssen in Zukunft. Oh, berühr mich nicht. Bitte. Da nicht. Deine Augen sagen aber etwas anderes. Es könnte jemand kommen. Das hoffe ich doch. Ging schnell. Dann können wir jetzt wohl wieder hineingehen. Es tut mir leid. Das braucht es nicht. Du hast gerade eine eindrucksvolle Kostprobe deiner Manneskraft gegeben. Komm. Ja. Wolf Gontram kam am nächsten Tag nicht ins Büro. 9 Tage wand er sich in wilden Fieberfantasien. Raune, Raune. Schließlich erlag er seiner Lungenentzündung. Raune. Schon am nächsten Tag wurde er von seiner Familie auf dem neuen Friedhof zu Grabe getragen. Das Fräulein ten Brinken sandte einen großen Kranz voll dunkler Rosen. In der Nacht des 29. Februar dieses Jahres fegte ein Sturmwind über den Rhein und schob die auf dem Fluss treibenden Eisschollen übereinander. Auch das Herrenhaus in Lendenich ächzte unter den starken Orkanböen. Denkt ihr, der Sturm hat das ewige Licht am Schutzheiligen der Ten Brinkens, dem heiligen Nepomuk, ausgelöscht? Das ist noch nie geschehen. Der Heilige zieht offenbar seine schützende Hand zurück. Das ist ein Zeichen, Freuzheim. Ein Zeichen, dass ihr Untergang bevorsteht. Der Sturmwind war es nicht, der das Licht verlöschen ließ. Was soll das heißen? Ich schritt um Mitternacht über den Hof, um die Pferde im Stall zu beruhigen. Da sah ich das junge Fräulein auf das Standbild zuschreiten. Sie hat das Lämpchen ausgelöscht. Oh, der Herr stehe uns bei. Ja. Im Herrenhaus wurden große Feste gefeiert. Trotz der Fastenzeit. Das Fräulein verlangte es so. Ich muss Zerstreuung haben nach dem schweren Verlust, der mich getroffen hat. Der uns getroffen hat. Ach ja, ich vergaß. Ich war ja nicht die Einzige, der Wölfchen in diesem Haus gefallen hat. Ich verbiete dir ein für allemal, so mit mir zu sprechen. Wenn es dich erregt, kann ich in Zukunft ja gelegentlich als Knabe gekleidet vor dir erscheinen. Das würdest du tun? Gewiss. So wird unser Wölfchen wenigstens dir vollwertig ersetzt. Ja. Oh ja. Alle Tage saß nun der Geheimrat auf dem Sofa und ließ das Fräulein als Knabe gekleidet vor sich auf- und abschreiten und auf seinem Schoße Platz nehmen. Weiter aber geschah nichts, so sehr er es auch bedauerte. Und? Ich... Wieder nichts? Es ist deine Schuld. Es muss deine Schuld sein. Wir sollten der Wahrheit ins Auge blicken. Du bist nicht mehr Manns genug. Wölfchen musste ich nur einen Blick zuwerfen und er war bereit. Du aber bist nichts weiter als ein verwelkter, blutleerer alter Mann. Siehst du? Nicht einmal mich zu schlagen bringt dich mehr in Wallung. Wie traurig, wie traurig. Aus meinen Augen! Du tust mir leid. Jakob ten Brinken suchte sich ein anderes Opfer, um sich selbst zu beweisen, dass er noch Herr über seine alten Künste war. Er fand es in der 13-jährigen Tochter des Klempners, die einen geflickten Kessel ins Haus gebracht hatte. Komm, Mariechen, ich will dir etwas schenken. Es ist hier, in der Bibliothek. Komm nur und schließ die Tür. Still wie ein weitwundes Wild schlich die Kleine eine halbe Stunde später aus der Bibliothek und wankte mit offenen, starren Augen nach Hause. Alraune! Alraune! Wo bist du? Spiel nicht mit mir! Alraune! Ich weiß genau, dass du da drin bist. Mach die Tür auf! Ich muss dich sehen! Alraune! Ich bin jetzt wieder ganz der ich früher war. Aber das Fräulein wusste ihn sich vom Leib zu halten und verließ ihr Zimmer fortan nur noch zu den Mahlzeiten. Auch wenn er nächtelang winselnd davor stand, ihre Tür Alraune. Blieb dem Geheimrat verschlossen. Alraune! Verschwinde endlich, du bist mir lästig. Ich begehre dich so. Bitte, bitte, öffne die Tür. Nicht in 1000 Jahren. Es geht mir schlecht. Ohne deine Gegenwart fehlt mir die Luft zum Atmen. Wir wissen beide nur zu genau, was dir fehlt. Ich liebe dich. Wie wahnsinnig liebe ich dich. Lass mich ein, damit ich dir zeigen kann, wie sehr ich dich liebe. Endlich. Wage nicht, mich zu berühren. Alles, was du willst. Wenn ich dir nur nah sein darf. Ich werde dir diese Gunst gewähren. allerdings nur unter der Bedingung, dass du in Zukunft mein willenloser Sklave sein wirst. Das will ich. Ja, das will ich. Ich werde bestimmen, wann, wie oft und wie lange wir uns sehen werden. Und du wirst, ohne zu murren, alle meine Befehle ausführen. Ja, ja, ja, ganz wie es dir beliebt. Du wirst in deinem eigenen Haus gehalten werden, wie ein altes, räudiges Tier, das sein Gnadenbrot nur deshalb bekommt, weil man zu faul ist, es totzuschlagen. Oh, mach mit mir, was du willst. Keine Sorge, das werde ich. Meine Herrin. So ist es recht. Ins Büro fuhr der Geheimrat nun gar nicht mehr und ließ sich auch mehr und mehr telefonisch verleugnen. Er lebte nur noch, um der Spielball des Fräuleins zu sein. Die Welt außerhalb hatte er vergessen. Villa Tenbrinken. Guten Tag, Herr Justizrat. Nein, nein, tut mir leid, Herr Tenbrinken ist leider nicht zu sprechen. Einen Augenblick. Ich werde sehen, ob das Fräulein ans Telefon kommen kann. Fräulein Tenbrinken? Was ist? Justizrat Gontram wünscht Sie zu sprechen. Es sei dringend. Geben Sie schon her. Bitte. Hallo? Ich verstehe. Er hat was? Oh, dieser verfluchte Idiot. Einen Moment. Vater? Ja? Komm sofort hierher. Was gibt's denn? Justizrat Gontram für dich. Ich bin nicht da. Und ob du da bist, nimm den verdammten Hörer und sprich mit ihm. Tenbrinken? Wer ist das? Ach, das Mädchen lügt. Sie ist ein hysterischer Frotz, nichts weiter. Bieten Sie den Eltern Geld. Das ist ja nicht das erste Mal, das. Haftbefehl? Manasse soll Kaution beantragen. Bis zu 500.000 können Sie frei verfügen. Ich verstehe. Was warten Sie also? Ich danke Ihnen. Es ist alles aus. Die Schlinge ist geknüpft. Was soll das heißen? Wir müssen abreisen, auf der Stelle. Morgen früh soll ich verhaftet werden. Der neue Fall scheint mit Geld nicht aus der Welt zu schaffen zu sein. Die Presse hat offenbar auch schon Wind davon bekommen und wird sich morgen genüsslich darauf stürzen. Wir werden uns eine hübsche Villa am Gardasee kaufen und von dort aus die ganze Welt bereisen. Das wolltest du doch immer. Das wollte ich schon, aber nicht mit dir. Deine Gegenwart ist mir zuwider. Aber ich muss abreisen. Dann reise. Ich halte dich gewiss nicht auf. Und du? Ich bleibe hier. Ich habe mir doch nichts zu Schulden kommen lassen. Ich brauche dich an meiner Seite. Das hättest du dir früher überlegen sollen. Und wenn ich dich enterbe? Tu, was du nicht lassen kannst. Alraune, du... Ich bin müde. Gute Nacht, Väterchen. Und mach nicht zu viel Lärm, wenn du packen lässt. Das Spiel ist verloren. Nun muss ich die Zeche bezahlen. Mit dem Teuersten, was mir blieb. Nachdem sie mit mir fertig ist. Du wirst Gott versuchen, Ohm Jakob. Du wirst ihm eine Frage stellen, so frech, dass er einfach antworten muss. Frank Braun. Dich, der mich zu all dem angestiftet hat, werde ich, wenn ich schon hinab muss, mit in den Abgrund reißen. Er nahm das Testament, welches Alraune zur Alleinerbin machte, aus dem Tresor, verbrannte es und verfasste ein neues. Nun musst du wohl doch wieder hierher kommen, lieber Neffe. Musst in ihrer Nähe sein und selbst die giftige Luft atmen, die ihren wollüstigen Lippen entströmt. In das von Dr. Petersen begonnene, ledergebundene und mit Alraune Tenbrinken überschriebene Buch trug er alsdann noch eine kleine Ansprache an mich ein. Versuche nur dein Glück. Schade, dass ich nicht mehr da sein werde, wenn du an die Reihe kommen wirst. Glaub mir, ich hätte mich nur zu gerne daran ergötzt. Aber schön war es doch. Als die Gendarmen am frühen Morgen im Herrenhaus erschienen, um den Geheimrat zu verhaften, fand man ihn mit herausquellender blauer Zunge und weit geöffneten Augen. Sehr hässlich sah das aus, wie man mir berichtete. Eben zu dieser Zeit war ich von einer meiner planlosen Abenteuerreisen durch die Welt, mit denen ich mir 19 Jahre lang die Zeit vertrieben hatte, zu meiner Mutter zurückgekehrt. Guten Morgen. Guten Morgen, mein Junge. Ich habe Neuigkeiten für dich. Aha. Um Jakob ist gestorben. Na, endlich. Er hat sich aufgehängt. Sein Rechtsanwalt informierte mich gerade darüber. Der Tag beginnt ganz nach meinem Geschmack. Lass bitte diese Geschmacklosigkeiten. Wieso? Darf ich mich nicht freuen, wenn solch ein mieses Schwein das Zeitliche segnet? Frank! Ich hoffe, er hat lange gezappelt. Schluss damit! Gieß mir bitte Tee ein. Ja. Stell dir vor, er hat uns etwas hinterlassen. Tatsächlich? Ja. Das wundert mich. Mich auch. Und es ist gar nicht mal wenig. Was heißt das? 100.000 Mark für mich und 80.000 für dich. Oh. Vielleicht bete ich doch den ein oder anderen Rosenkranz für den alten Kinderschänder. Zudem hat er dich zum Vormund dieses Mädchens bestimmt. Wie bitte? Ja, bis zur Erlangung der Volljährigkeit in 2 Jahren sollst du ihre Geschicke lenken. Dieses miese Schwein. Frank, immerhin hat er uns, einem jeden von uns, eine stattliche Summe hinterlassen. Wir sollten uns daher bemühen, nicht schlecht von dem Toten zu sprechen. Bitte? Tu dir keinen Zwang an, Mutter. Es gibt da noch eine Klausel. Ich höre. Sollte dieses Mädchen sterben, ehe sie 21 wird, kommt das gesamte Vermögen der Universität zugute. Er kannte mich wohl doch besser, als ich dachte. Wir werden uns also, wie es aussieht, lediglich mit dem bescheiden müssen, was mein Bruder uns zugedacht hat. Das bleibt abzuwarten. Du wirst, sobald es geht, nach Lendenich fahren müssen. Ich freue mich schon darauf, das unheimliche alte Haus wiederzusehen. Und das mir anvertraute Mündel dort in die Arme zu schließen. Ich telegrafierte Justizrat Gontram die Ankunftszeit meines Zuges und bat ihn, mich abzuholen und zum Herrenhaus zu fahren. Auf dem Weg besprachen wir alles, was nun in die Wege zu leiten war. Er setzte mich dann vor dem schrecklichen alten Kasten ab. Ich sah sofort, dass mich jemand aus dem Fenster des ersten Stocks beobachtete. Guten Abend, junger Herr. Wie geht es Ihnen, Alois? Oh, danke. Den Umständen entsprechend gut. Willkommen auf den Brinken, junger Herr. Frohezheim, Sie gibt es ja auch noch. Guten Abend. Geben Sie mir das Gepäck. Gern. Und mir Mantel und Hut. Es freut mich wirklich, dass Sie beide noch hier im Dienst stehen. Und wie es uns erst freut, dass Sie zukünftig hier die Geschicke lenken werden. Nur für 2 Jahre. Aber immerhin, bei Ihnen wissen wir alles in den besten Händen. Wohl wahr. Ich danke für diesen Vertrauensvorschuss. Die Köchin hat zu Ihrem Empfang Ihr Leibgericht gekocht. Aha, wie aufmerksam von ihr. Sie freut sich auch so sehr, dass Sie zurück sind. Na, mit solch einem Willkommen habe ich nicht gerechnet. Mhm. Er scheint ja hier sehr beliebt zu sein, mein eleganter Herr Vormund. Oh. Bring die Sachen des Herrn auf sein Zimmer. Sehr wohl. Und du, Alois, lass das Essen auftragen. Wie es dem Fräulein beliebt. Anscheinend hast du hier alles gut im Griff. Das ist so meine Art. Guten Abend, Herr Vetter. Guten Abend, werte Base. Ich gestatte dir, mich zu Tisch zu führen. Oh, dann bitte. Gut, dass ich mich hier auskenne, auch wenn ich sehr lange nicht hier war. Ich habe mich immer gefragt, warum das so war. Champagner. Bitte, Fräulein Tenbrinken. Junger Herr. Danke. Auf dein Wohl, Herr Vormund. Auf das Deine, kleines Mündel. Vormund. Ich finde, dieses Wort macht mich deutlich älter, als ich bin. Wie alt bist du denn? Noch nicht ganz 40. Dann bist du alt. Du kleines Biest. Bitte, nimm Platz. Wie geht es deiner Mutter? Danke, gut. Du kennst sie ebenso wenig wie mich, wenn ich nicht irre. Du irrst nicht. Und auch in diesem Fall habe ich mich schon oft gefragt, warum eigentlich nicht. Tja, hat sich wohl einfach nicht ergeben. In 19 Jahren? Wir waren alle wohl sehr beschäftigt. Was ist denn? Warum trägst du nicht auf, alter Mann? Verzeihung, Fräulein Tenbrinken. Ich freue mich jedenfalls, dass du jetzt da bist. Ach, tatsächlich? Ja, es unterbricht die Langeweile. Langweilig wird es dir in nächster Zeit bestimmt nicht werden. Das kann ich nach einem ersten Gespräch mit Justizrat Gontram bereits sagen. Der Bankrott der Mülheimer Kreditbank lässt sich nur abwenden, wenn du aus deinem Vermögen neue Sicherheiten einbringst. Warum ich? Das ist doch wohl jetzt deine Aufgabe. Leider sind Sicherheiten in einer Höhe zu leisten, die den Verfügungsrahmen dessen, was mir das Gesetz erlaubt, weit überschreiten. Interessant. Über wie viel reden wir? Über einen zweistelligen Millionenbetrag. Und warum sollte ich so viel Geld in ein offenbar marodes Bankhaus stecken? Unter anderem deshalb, weil dein Herr Vater das gesamte Vermögen der Fürstin Wolkonski dieser Bank anvertraut hat. Was habe ich damit zu tun? Sie würde alles verlieren, was sie besitzt. Alles. Mhm. Was schlägt Gontram also vor? Dich für volljährig erklären zu lassen und dann das Geld zu investieren. Nein. Nein? Aber... Warum sollte ich mich für so etwas Unwichtiges für mündig erklären lassen? Ich fühle mich sehr wohl, so wie es jetzt ist. Es ist ein beruhigendes Gefühl, dass du noch 2 Jahre alles zu meinem Besten entscheiden wirst. Die Fürstin Wolkonski ist immerhin deine Patentante. Na und? Sie wird doch sicher gewusst haben, dass es ein Risiko gibt, wenn sie meinem korrupten Vater ihr gesamtes Vermögen anvertraut. Es ist durchaus nicht mein Bestreben, große und gute Werke zu tun. Aber du... Mehr habe ich zu diesem Thema nicht zu sagen. Guten Appetit. Guten Appetit. Justizrat Gontram schrieb daraufhin der Fürstin einen langen Brief. Mir wird ganz schwarz vor Augen. Aber was bedeutet das denn alles, Fürstin? Dass wir Bettler sind, liebe Frieda. Das bedeutet es. Ach nein, ganz so schlimm wird es sicher nicht kommen. Immerhin bleibt Ihnen, wenn ich das richtig verstanden habe, Ihre Bonner Villa und im besten Fall auch das Schlösschen am Rhein. Zudem verfügen Sie noch über die Zinsen aus dem ungarischen Weingut und über Olgas russische Rente. Gut und schön, aber davon werden wir unmöglich beide Wohnsitze unterhalten und vor allem leben können. Wir müssen versuchen, das Fräulein umzustimmen, so wie Papa es Ihnen im Brief rät. Dieser alte Esel, hätte ich bloß damals nicht auf ihn gehört. Er war es, der mich beschwatzt hat, meine finanziellen Geschicke in die Hände dieses widerwärtigen Schuftes zu legen. Olga und ich werden sofort nach Lendenich fahren und mit dem Fräulein zu reden versuchen. Ich kann nur hoffen, dass ihr Erfolg haben werdet. Andernfalls sehen wir alle drei einer düsteren Zukunft entgegen. Versuchen Sie nur Ihr Glück. Mein Reden hat bisher leider nichts genützt. Was hat sie denn genau gesagt, Herr Braun? Dass sie meine Vormundschaft sehr zu schätzen wisse und auf keinen Fall gedenke, der Fürstin wegen darauf zu verzichten. Das darf doch alles nicht wahr sein. Ist sie denn überhaupt willens, uns zu empfangen? Oh ja! Als sie sich telefonisch ankündigten, habe ich sie über ihr Kommen informiert. Sie sagte, dass sie ihr herzlich willkommen seien, da sie seit Monaten ja bereits in reger Korrespondenz mit ihnen beiden stehe. Oh, ist das wahr? Olga? Du hast ihr geschrieben? Ja, ein paar Mal. Ich kondolierte ihr und... Lüg doch nicht. Wie lange geht das schon so, hinter meinem Rücken? Du schriebst ihr doch auch, wie wir gerade gehört haben. Endlich weiß ich, warum du immer so lange in deinem Zimmer verschwunden bist. Ich werde die Damen wohl besser jetzt allein lassen. Alraune wird gleich zu ihnen kommen. Ich verstehe das nicht. Habe ich dir nicht immer geholfen, Olga? Bei all deinen Liebschaften? Und das alles nur, um in deiner Nähe sein zu können. Ich verlange ja nicht viel. Nur leg mir bitte diesmal keinen Stein in den Weg. Ich soll zu deinen Gunsten verzichten. Mir zuliebe, ich bitte dich. Nie im Leben! Wir haben beide die gleiche Chance. Und ich gedenke, die meine zu nutzen. Der Kampf ist sowieso ungleich, denn du bist die Schönere. Gut, dass du wenigstens das einsiehst, Frieda Gontram. Wenn es mir gelingen würde, das Fräulein umzustimmen und ich dir und deiner Mutter dadurch die Millionen rette, willst du mir dann freie Bahn lassen? Ha! Wenn ich die Wahl zwischen den Millionen und Alraune hätte, wüsste ich mich zu entscheiden. Es tut mir leid für dich, meine Liebe, aber ich werde ganz bestimmt nicht kampflos das Feld räumen. Für dich ist sie doch nur eine deiner Launen. Aber mir bedeutet sie alles. Oh ja, du bist natürlich in verzehrender Liebe zu ihr entbrannt. Es ist noch nicht lange her, da verfolgtest du nur mich mit deinen Anträgen. Hör auf. Nein, du hörst auf. Wir werden vielleicht auch beide verzichten müssen. Hast du schon mal daran gedacht? Ich... So erregt, meine Damen. Alraune, meine Liebe. Olga, es tut mir ja so leid, dass ich dir und deiner Mutter nicht helfen kann. Oh. Warum kannst du das eigentlich nicht? Ehrlich gesagt, mag ich einfach nicht. Glaubst du, dass deine Mama sehr darunter leiden wird? Oh nein, sie hat ja noch ihre Bonner Villa und das Schlösschen am Rhein. Ich danke dir. Dein Vater, liebe Frieda, hat mir nämlich die schrecklichsten Bilder vom Ruin der Fürstin vor Augen gemalt. Oh, ach was, das ist doch alles nichts als Unsinn. Ich fürchte, mein Vater hat recht. Der Zusammenbruch wird unvermeidlich sein. Über kurz oder lang wird die Fürstin das Schlösschen nicht mehr halten können. Ach, aber das macht doch nichts. Wir sind sowieso nur sehr selten dort. Sie wird ihren gesamten Haushalt auflösen müssen. Es wird schwer für sie werden, sich an die veränderten Verhältnisse zu gewöhnen. Ob sie sich noch ein Automobil wird leisten können, halte ich für sehr zweifelhaft. Oh, wie schade, wie schade. Sie wird ihre komplette Dienerschaft entlassen müssen. Hör jetzt auf damit, Frieda! Und du? Wirst du dann noch bei ihr bleiben? Ich? Aber gewiss doch. Och, wie bedauerlich. Denn ansonsten hätte ich dir angeboten, hierher zu mir zu ziehen. Was? Aber das... Dieses alte Haus ist so entsetzlich groß. Und ich muss gestehen, ich fühle mich oft einsam und sehne mich nach ein bisschen menschlicher Wärme. Du würdest mir erlauben, hier einzuziehen? Gewiss doch. Nein! Frieda muss bei uns bleiben! Sie darf meine Mutter jetzt nicht verlassen! Nicht in dieser Situation! Ich war nie bei deiner Mutter. Ich war bei dir. Das ist doch alles einerlei. Dass du hier bleibst, möchte ich jedenfalls nicht. Und wenn Frieda ausnahmsweise einen eigenen Willen hat, was dann, Olga? Sie würde mich nie verlassen. Sag es ihr, Frieda. Sag ihr, was ich dir bin. Ich nehme niemanden auf, der nicht aus freien Stücken zu mir kommt. Ich habe deinen kleinen Bruder so lieb gehabt. Gerade heute erinnerst du mich sehr an ihn. Was war er doch für ein wunderschöner Jüngling. Ich habe ihn oft geküsst. Wusstest du das eigentlich? Nein. Seine Lippen, sie waren so weich und warm. Deine scheinen mir fast noch schöner zu sein. Willst du bei mir bleiben? Frieda! Es tut mir so leid, Olga. Nein, dir! Dir wird das noch leid tun! Mein Wagen! Sofort! Olga! Lass sie! Sie wird sich schon wieder beruhigen. Und wenn nicht, ist es auch egal. Frieda Gontram bezog noch an diesem Tag ein Zimmer neben dem von Alraune. Im Haushalt der Fürstin werden sie schmerzlich vermisst. Wie man mir mitteilte, geht dort alles drunter und drüber, seit die Bank die Zahlungen eingestellt hat und der gesamte Besitz nun nach und nach versteigert wird. Hier. Lesen Sie selbst. Ich will nichts wissen davon. Olga hat versucht, sich das Leben zu nehmen. Um Himmels Willen. Lebt sie? Ja, sie lebt. Sie ließ sich zum Rhein fahren, sagte dem Chauffeur, dass sie ein Stück an der Promenade spazieren gehen wolle und stürzte sich dann in die Fluten. Ein mutiger Fährmann sprang ihr nach. Wie geht es ihr? Nicht gut. Man hat sie in einer Irrenanstalt untergebracht. Ich verstehe. Das einzige Wort, das sie seitdem gesprochen hat, war Frieda. Sie sollten sie bald einmal besuchen. Vielleicht schaffen Sie es ja, sie aus diesem Zustand wachzurütteln. Ich werde sie nicht besuchen. Die Fürstin ist verzweifelt. Ich habe nur noch eine Aufgabe im Leben, mich um Alraune zu kümmern. Aber sie... Zum Teufel, wo steckst du denn wieder? Ich komme! Entschuldigen Sie mich, Herr Braun. Ja, gehen Sie nur. Wie schafft sie es nur, sich all diese Menschen gefügig zu machen? Ja, bitte? Die Fürstin Wolkonski ist draußen. Sie ist sehr aufgebracht. Ich habe ihr gesagt, dass... Wo ist sie? Wo ist das Fräulein des Hauses? Es ist gut, Alois. Bitten Sie das Fräulein zu uns. Sehr wohl. Nehmen Sie Platz, Durchlaucht. Frank Braun, wer hätte gedacht, dass wir uns in diesem Leben noch einmal wiedersehen würden? Sie sollen ja jetzt ein mächtiger Mann sein, wie ich hörte. Leider nicht so mächtig, wie ich es mir wünschen würde. Wenn es nach mir ginge, wären Sie jedenfalls jetzt nicht in dieser Lage. Ich bin es aber. Und nur wegen dieser kleinen Natter, die ich an meinem Busen nährte. Ich will ihr ein paar Takte dazu sagen. Das steht mir wohl zu. Immerhin bin ich Ihre Patin. Gewiss. Wie geht es Ihrer Tochter? Ach, das arme Kind. Sie erkennt mich nicht mehr. Mich, ihre eigene Mutter. Und daran ist niemand anderes als sie schuld. Alraune? Ja, sie und dieses undankbare Miststück, diese Frieda Gontram. Ich verfluche den Tag, an dem ich das Weib in mein Haus gelassen habe. Tja. Ich bin so froh, Sie zu sehen, liebe Tante. Ach, tatsächlich? Aber ja, so kann ich Ihnen mein Mitgefühl für Ihren doppelten Verlust gleich persönlich aussprechen. Sie selbst stehen, wie ich hören musste, kurz vor dem Armenhaus. Und die arme Olga sitzt in der Klapsmühle. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie bestürzt ich über all diese Neuigkeiten war. Wie sind Sie denn hierher gekommen? Etwa mit dem Bus? Es ist ein langer Fußweg von der Haltestelle bis zum Herrenhaus, nicht? Alraune! Setz dich hin. Ich habe mit dir zu reden. Bitte? Ich bin ganz Ohr. Ich bin nicht hierher gekommen, um zu bitten, sondern um zu fordern. Ich verlange mein Recht. Du und dein Vater habt großes Unrecht an mir und Olga begangen. Aber es ist noch nicht zu spät. Noch kannst du das Ruder herumreißen. Gib mir aus deinem Privatvermögen die 12 Millionen, die dein Vater von meinem Geld in diese marode Bank gesteckt hat. Für dich ist das doch ein lächerlicher Betrag. Befehlen euer Durchlaucht sonst noch etwas? Weist diese Gontram an, mich zu begleiten. Nur sie ist schuld, dass Olga nicht mehr leben möchte. Ich denke, damit haben Sie recht. Das war übrigens auch der einzige Grund, dass ich sie zu mir nahm. Du verfluchtes Frauenzimmer! Warum tust du mir das an? Was habe ich dir getan? Und was hat die unglückliche Olga dir getan? Hier, ein Glas Wasser. Trinken Sie, Durchlaucht. Danke. Wenigstens einer in diesem Raum empfindet noch wie ein Mensch. Es ist alles gesagt. Darf ich Fräulein Gontram von Ihnen grüßen? Das ist doch... Sag ihr, dass sie ein liederliches Frauenzimmer ist und auch nicht besser als du. Verdient habt ihr euch. Ich werde es ausrichten. Guten Tag. Aber das ist ja... Wie lange habe ich das nicht mehr gesehen? Warte doch mal, Alraune. Kennst du das? Nein. Was ist das? Diese Halskette aus Brillanten, Perlen und Goldschnüren war mein Patengeschenk für dich. Zeigen Sie mal. Da! Die Perlen und Steine sind ganz hübsch, falls sie echt sein sollten. Sie sind echt. So echt wie die darin eingeflochtene Haarsträhne deiner Mutter, die ich hier in dem Augenblick abschnitt, als wir dich zeugten. Meiner Mutter? Ja, da staunst du, was? Sie hatte sehr schöne Haare. Das hatte sie. So schöne, dass alle Männer ihr nachliefen und viel Geld zu bezahlen bereit waren, um eine lange Liebesnacht neben diesen Haaren zu schlafen. Durchlaucht, bitte nichts. Halten Sie sich da raus. Das ist eine Sache allein zwischen Alraune und mir. Mir scheint, sie werden alt. Alt und kindisch. Es wird höchste Zeit, dass du die Wahrheit erfährst. Vielleicht wird dich das runterholen von deinem hohen Ross. Eine Hure war sie, deine Mutter. Und zwar eine der niedrigsten Sorte. Sie hätte ihren Körper auch noch für ein Markstück verschachert. Aber damit nicht genug. Wir fanden auch einen passenden Erzeuger für dich, den Lustmörder Norrison. Für Geld hat der Geheimrat die Dienste der Straßendirne gekauft und sie in seiner Klinik mit dem Samen des Hingerichteten befruchtet. Schluss damit! Ich war selbst dabei. Ich sah, wie dein Vater sich am Galgen zu Tode zappelte. Ein unvergesslicher Anblick. Ich fing den Samen auf, der sich ihm dabei ergoss, und assistierte dem Geheimrat, in der Dirne einzuspritzen, damit diese stinkende Frucht in ihrem Leib erwuchs, die jetzt vor mir steht. Das hohe Fräulein ten Brinken, eines Lustmörders Tochter und einer Hure Kind. Kommen Sie, ich geleite Sie hinaus. Wagen Sie es nicht noch einmal, mich anzufassen, Frank Braun. Ist schon gut. Ich finde allein raus. Ist es wahr? Ob es wahr ist? Ja. Hier, lies das. Dein Vater, ich meine, der Geheimrat, hat hier alles aufgeschrieben. Und nimm auch das mit. Was ist das? Ein Knobelbecher mit 5 Würfeln. Du wirst es verstehen, wenn du alles gelesen hast. Froezheim fuhr mich in die Dorfschenke. Rechtsanwalt Manasse hatte einiges mit mir zu besprechen und wollte partout nicht nach Ten Brinken rauskommen. Der letzte lebende Bruder von Fräulein Gontram ist jetzt auch in Davos. Aber wie man hört, wird auch er der Tuberkulose bald erliegen. Seine Mutter war zäher. Sie hat dem Klappermann immerhin 6 Jahre lang ins Gesicht gelacht. Somit wäre Frieda Gontram also die letzte Überlebende der Geschwister. Und mit der wird's auch nicht mehr lange gehen. Was soll das heißen? Na, die steckt doch jetzt auch in den Klauen der verdammten Hexe da draußen. Sprechen Sie von Fräulein ten Brinken? Von wem wohl sonst? Wer dem Fräulein zu nahe kommt, der klebt fest wie eine Fliege am Sirup. Da nützt kein Zappel mehr. Nehmen Sie sich bloß in Acht, Herr Braun. Ich weiß, es ist eine undankbare Aufgabe, so zu warnen. Ich hab's schon einmal getan. Bei dem armen Wölfchen Gontram. Leider ohne jeden Erfolg. Und jetzt... Jetzt sind Sie dran. Ich kann Ihnen nur raten, zu fliehen, solange Sie noch können. Um mich brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, Herr Manasse. Tja, das hat der kleine Gontram auch gesagt. Als ich spät in der Nacht nach Ten Brinken zurückkam, fiel noch ein schwacher Lichtschein aus der Bibliothek. Oh, du bist noch wach? Wie du siehst... Du hast den Lederband gelesen? Jedes Wort darin. Glaubst du auch, dass ich kein Mensch bin wie andere Menschen? Dass ich ein besonderes Wesen bin, so wie es mein Vater... Wie es dein Onkel hier beschreibt? Alraune, du... Dein Ohm Jakob und du. Ihr fühltet euch beide als meine Schöpfer, weil ihr die Hure und den Lustmörder auf schreckliche Weise miteinander vermähltet und den Tod dabei Trauzeuge sein ließet. Ist es nicht so? Vielleicht, ja. Ihr irrtet euch beide. Ich habe nur einen Vater. Ihn. Das Alräunchen der Gontrams? Ja, es ist mir Vater und Mutter zugleich. Woher hast du es? Es lag im Schreibtisch. Ich werde es über mein Bett hängen, dahin, wo jetzt die Amor-Figur steht. Aber... Ihr hättet doch nie die Idee zu meiner Erschaffung gehabt, wenn es nicht zur rechten Zeit von der Wand gefallen wäre. Wenn du meinst. Gute Nacht. Warte. Bitte. Setz dich zu mir. Nur einen Moment. Schön. Also? Ich will dir etwas geben. Zum Dank dafür, dass du mir den Lederband gabst. Du hättest ihn ja auch verbrennen können. Dann wäre ich noch immer ahnungslos, welchen Umständen ich meine Existenz zu verdanken habe. Und was willst du mir geben? Einen Kuss. Aber... Aber? Aber vielleicht ist es doch besser, wenn du fortgehst. Warum willst du ausgerechnet mich schonen? Weil ich dich gern habe. Du warst immer gut zu mir. Waren das die anderen nicht? Wolf Gontram zum Beispiel? Doch, jeder war es, aber ich empfand es nicht so. Sie alle waren mir in Liebe verfallen. Du nicht. Noch nicht. Das macht es anders. Hier ist eine Karte deiner Mutter. Alois legte sie irrtümlich zu meiner Post. Die Ärmste ist krank und bittet dich, nach Hause zu kommen. Wirst du fahren und mich verlassen? Ja. Dann will ich dich küssen. Zum Abschied. Nein, tu es nicht. Warum nicht? Auch von mir geht eine Gefahr aus. Ich küsste schon manche rote Lippen. Und sie wurden bleich. Ich fürchte mich nicht. Aber das solltest du. Ich sollte nur eins. Dich küssen. Küss weiter. Küss mich. Oh! Was tust du? Lass mich. Ich blute. Es schmeckt süß, dein Blut. Ich trank gierig ihre Küsse, sog dabei das eigene Blut auf, das den von ihren Zähnen zerrissenen Lippen entströmte, und berauschte mich an ihrer Leidenschaft. Warum hörst du auf? Es ist zu gefährlich. Küss mich. Bitte. Küss mich. Nein. Alraune. Lass mich los. Dann will ich dich küssen. Küssen, wie du nie zuvor geküsst worden bist. Ich hab Angst. Schließ deine Augen. Die Sonne stand bereits hoch am Himmel, als sie die Augen aufschlug. Frank. Sie sah sehr wohl, dass wir beide nackt dalagen, machte jedoch keinerlei Anstalten, sich zu bedecken. Wirst du fahren? Willst du, dass ich fahre? Ich will, dass du bleibst. So blieb ich. Ich schrieb meiner Mutter nicht einmal. Nicht an diesem Tag, nicht am nächsten. Wochen und Monate nicht. Ich lebte nur noch für das, was wir in jener Nacht miteinander zu teilen begonnen hatten. Alraune hatte den Dienstboten und Gärtnern verboten, den Sommer über den parkähnlichen, weitläufigen Garten zu betreten. Nur Frieda Gontram gewährte sie Zutritt zu unserem Paradies. Alraune, du... Jetzt nicht, Frieda. Später. Aber... Ich sagte später. Ja. Ich wünschte wirklich, sie würde auf ihren Besen steigen und auf den Blocksberg fliegen. Immer schleicht sie in der Nähe herum, wenn wir uns lieben. Ist sie dir lästig? Dir etwa nicht? Soll sie uns doch beobachten, wenn es ihr Spaß macht. Mich stört es nicht. Mich schon. Sie hasst mich, seit wir intim miteinander sind. Sie wünschte wohl, sie wäre an deiner Stelle. Das macht die Sache nicht besser. Am Abend traf ich in der Halle auf Frieda Gontram. Alraune hat mich fortgeschickt. Für immer. Sie können zufrieden mit sich sein, Herr Brau. Warten Sie. Nicht für immer. Es wird genügen, wenn Sie eine Zeit lang verreisen. Besuchen Sie Ihren Bruder in Davos, im Lungensanatorium. In 2 Monaten, wenn der Sommer vorbei sein wird, können Sie zurückkommen. Ich danke Ihnen. Somit wäre das dann also geklärt. Noch nicht ganz. Ich werde Geld benötigen. Hat das Fräulein Ihnen nichts gegeben? Doch, aber ich zerriss den Scheck. Warum denn das? Wenn ich sie für immer hätte verlassen müssen, hätte ich das Geld nicht gebraucht. Ich verstehe nicht. Ich hätte den Weg beschritten, den Olga wählte, als ich sie verließ. Aber ich wäre ihn bis zum Ende gegangen. Kommen Sie mit. Ich stelle Ihnen einen neuen Scheck aus. Ich danke Ihnen. Oft traf ich Alraune gänzlich nackt auf der Brüstung des idyllischen Seerosenteichs sitzen. Komm auch ins Wasser, mein Freund! Dreh die Hähne der Springbrunnen auf! Bin schon dabei! Das ist herrlich! Komm zu mir! Worauf du dich verlassen kannst! An diesem Nachmittag, als wir unsere nassen Leiber von der Sonne trocknen ließen, fielen mir die rosa Narben an den Innenseiten ihrer Oberschenkel auf. Daran ging Dr. Petersen zugrunde, als er dich nach der Geburt operierte, um deine zusammengewachsenen Beine zu trennen. Stimmt. Vielleicht bist du in Wirklichkeit eine Nixe. Wer weiß? Nixen sagt man nach, dass sie keine Seele haben aber dennoch manchmal für einen Menschen Liebe empfinden und dann mit Hilfe eines von einer alten Hexe gebrauten Zaubertranks die kühlen Fluten auf zwei wohlgeformten Beinen verlassen und an Land gehen können. Aber eine Seele schafft ihn der Zauber doch nicht. Nein, das kann er nicht. Solange die Nixe unberührt ist, verfügt sie über ihre unheimliche Macht, sagt man. Wenn sie erst ertrinkt an den Küssen in des liebsten Armen, verliert sich der Zauber. Wenn es so ist, dann vergesst mich nicht, ihr Schwestern im Wasser. Ich bin fortan ein Menschenkind. Komm wieder her. Ich liebe dich, Frank. Aber es ist nicht wahr. Der Zauber wich nicht. Ich bin keine Nixe, nicht das Wasserskind. Aus der Erde stamme ich und die Nacht hat mich geschaffen. Hör auf! Du sollst aufhören! Schluss damit! Bist du verrückt geworden? Da! Oh! Das reicht jetzt aber! Ich hab dich gebissen. Das hast du! Und nicht so knapp! Wie das blutet! Nicht! Lass mich! Ich werde mich um deine Wunde kümmern. Was hast du vor? Vertrau mir! Ah! Was tust du denn? Die Wunde soll sich nicht entzünden. Au! Schlaf mit mir. Da wusste ich, dass ich mich zweifelsohne auf Dauer ebenso an dieser Frau vergiften würde, wie es Dr. Petersen getan hatte, als Alraune noch ein Säugling war. Ich begann sogleich zu packen. Du verlässt mich? Es muss sein. Nein. Bleib bei mir. Du würdest mich zugrunde richten, genau wie all die anderen. Und deshalb muss ich fort. Ist es, weil ich dich verletzt habe? Dann nimm die Peitsche und bestrafe mich. Tu, was du willst mit mir. Reiß mir Wunden mit deinen Zähnen, nur verlass mich nicht. Raune, du... Was tust du mir an? Bleibst du? Ja. Deine Sklavin bin ich. Die Herrin bist du. So blieb ich also. Alois? Froetsheim! Sind Sie das? Wo sind Sie? Machen Sie sich über mich lustig? Es kommt aus der Bibliothek. Ohm Jakob? Lachst du mich aus? Mit wem reden Sie denn? Fräulein Gontram. Habe ich Sie erschreckt? Ja, nein, was machen Sie denn wieder hier? Ich tat, wie Sie mir aufgetragen haben. Die 2 Monate sind um. Oh, tatsächlich? Sie kamen mir vor wie ein einziger Tag. Wie geht es Ihrem Bruder? Ich habe ihn begraben. Das tut mir leid. Ich fürchte, wir haben völlig vergessen, dass es außerhalb von Ten Brinken noch eine Welt gibt. Die Fürstin erlag einem Schlaganfall. Und Olga... Nein. Sie schnitt sich die Pulsadern auf. Oh, schweigen Sie! Tot! Überall tot! Alraune! Was will sie hier? Denk dir, die 2 Monate, die wir sie fortschickten, sind um. Entschuldigen Sie mich. Ich muss meinen Koffer auspacken. Ich will sie hier nicht mehr haben. Ich will nur, dass du um mich bist. Lass sie. Sie ist doch keinem im Weg. Sie schleicht herum und sieht mich immer an mit diesem Hundeblick. Sie wäre in den Fluss gesprungen, wenn sie nicht hätte wiederkommen dürfen. Hätte sie es doch getan. Totschlagen sollte man dich. Tu's doch. Reiz mich nicht. Ich pflanzte den Samen zu diesem Giftbaum und ich werde auch die Axt finden, ihn zu fällen, um die Welt wieder von dir zu befreien. Schlag zu. Tu dir keinen Zwang an. Lass mich deinen Zorn spüren. Du weißt, so habe ich es besonders gern. Du Biest! Geben wir Frieda als Willkommensgeschenk etwas zum Gucken. Als ich Stunden später erwachte, war es bereits dunkel draußen. Alraune hatte nur eine einzige Lampe am Schreibtisch angezündet und beschäftigte sich im schummrigen Schein der Petroleumlampe mit dem Knobelbecher und den Würfeln, die ich ihr damals übergeben hatte. 17. 11. Was machst du denn? Ich befrage das Orakel meiner Eltern, wie alles werden wird. Mit dir, mit mir und mit Frieda. Und? Wie wird es? Sie wird sterben. Schon sehr bald. Und ich? Das weiß ich noch nicht. Du hast mich unterbrochen. Möchtest du, dass ich das Orakel befrage? Nein. Ich will es nicht wissen. Wer ist da? Bloß ich, Herr Braun. Ich lasse Sie mit dem Fräulein wohl besser allein. Was siehst du mich so an? Noch lebt sie, wie unschwer zu erkennen war. War sie die ganze Zeit hier? Hat sie gehört, was du gesagt hast? Und wenn schon. In ihrer Trauerkleidung ist sie mir noch mehr zuwider als zuvor. Dass du so gefühllos sein kannst. Beruhige dich. Sie scheint es nicht im Mindesten zu stören. Sei ein Schatz und hol mir von oben meine Stola. Die Nachtluft ist kalt. Ich bin gleich zurück. In ihrem Zimmer fiel mein Blick auf die widerwärtige Alraunenwurzel, welche sie über dem Kopfende des Bettes befestigt hatte. In meiner Wut riss ich sie runter, brach sie mit roher Gewalt in kleine Stücke und warf sie ins Feuer. Nein! Was tust du? Was tust du denn? Es wird höchste Zeit, sich von dem hässlichen Ding zu befreien. Lass mich los, ich... Es ist sowieso zu spät. Gleich ist nur noch Asche davon übrig. Nein! Willst du mich umbringen? Es tut mir weh! Überall! Das hättest du nicht tun dürfen! Es hat mich erschaffen! Eine Stunde später lag ich schon wieder in ihren Armen und schlürfte ihre giftigen Küsse, bevor sie sich erneut üppig an meinem warmen Blut labte. Ihre Begierde schien unersättlich in dieser Nacht und unstillbar ihr brennender Durst. Durch dich habe ich gelernt, wie süß die Trunkenheit ist, wenn die Zunge Blutstropfen schlürft aus geliebtem Fleisch. Starr und unbeweglich lag ich auf dem Bett, aber der Schlaf wollte nicht zu mir kommen in jener Nacht. Ein heller Vollmond strahlte durch das Fenster. Ich hatte schon mehrmals beobachtet, dass der Mond große Macht über sie zu haben schien. Stöhnend erhob sie sich wie in Trance und verließ das Zimmer. Oh Gott, alles dreht sich. Alraune! Alraune! Nicht so laut. Das hohe Fräulein schlafwandelt. Das tut sie immer in diesen Nächten. Ich weiß, was zu tun ist. Seien Sie unbesorgt. Aber... Gehen Sie etwas an die frische Luft. Das wird Ihnen gut tun. Oh, vielleicht haben Sie recht. Ganz bestimmt habe ich das. Es war eine besondere Atmosphäre auf dem Hof. Alles war in blaues Licht getaucht. Froelsheim, sind Sie etwa auch mondsüchtig? Ich nicht, aber die da oben. Eine nackte Frau von knabenhafter Figur wandelte mit dem Himmel entgegengestreckten Armen auf dem First des Hauses. Sind Sie verrückt geworden? Sie wird stürzen, wenn Sie die Schlafwandlerin jetzt wecken. Aber wir müssen doch etwas tun. Fräulein Gontram ist hier bereits dicht auf den Fersen. Da, sehen Sie. Ja. Gott, ich kann gar nicht hinsehen. Ich fühlte in mir den Wunsch aufsteigen, das alles zu einem Abschluss zu bringen. Ich war kurz davor, ihren Namen in die Nacht hinauszuschreien, um ihr den Tod zu geben, als... Alraune! Mir Frieda Gontram zuvorkam. Alraune! Nein, nicht, Frieda, nicht! Da kommen Sie. Wir müssen sehen, ob wir noch etwas tun können. Alraune! Alraune! Sie lebt! Sie lebt! Fräulein Gontram hat sich das Genick gebrochen. Ich komme, Frieda. Nein! Lassen Sie sie, junger Herr. Das Fräulein ist tot. Es ist alles meine Schuld. Reden Sie keinen Unsinn. Es war Fräulein Gontram, die Sie beim Namen rief. Aber es war mein Gedanke, den sie aussprach. Ich wollte es tun. Wollte, dass es geschieht. Damit alles endet. Ich werde Alois bitten, dass er die Polizei ruft. Ich will nach Hause. Mutter wartet. Mutter!